The eyes to the right, 202. The nose to the left, 432. Dass die amerikanischen Nachrichtensender minutenlang eine Debatte im britischen Unterhaus live übertragen, ist äußerst ungewöhnlich. Aber, so die Begründung der CNN-Moderatorin Alison Camerada, die Lage in Großbritannien sei sogar noch verfahrener als die im Shutdown-geplagten Amerika. Heute Morgen befinden sich zwei der wichtigsten Demokratien der Welt in politischem Chaos. Dort der Brexit und hier geht der längste Regierungsstillstand der Geschichte in den 26. Tag. Shutdown in American history goes into day 26. Ob Zufall oder nicht, wie schon so oft in der Geschichte der beiden angelsächsischen Länder, weht der Zeitgeist ähnlich. In den 80er Jahren die konservativen Revolutionen Margaret Thatchers und Ronald Reagans. In den 90er Jahren Bill Clinton und Tony Blair, die ihre Linksparteien in die Mitte und zurück an die Macht führten. Und vor knapp 3 Jahren jene starke Anti-Establishment-Stimmung, die erst für den Brexit und dann für Trumps überraschenden Wahlsieg sorgte. Am Tag nach dem Brexit-Sieg meldete sich der damals noch als Außenseiter gehandelte Kandidat Donald Trump von Schottland aus zu Wort. Ich sehe Parallelen zwischen den Ereignissen in den USA und dem Brexit. Die Leute wollen Grenzen. Sie wollen nicht, dass Fremde in ihr Land strömen. Sie holen sich ihre Unabhängigkeit zurück. Doch knapp 3 Jahre danach hat das Credo der Brexit- und Trump-Anhänger, die Abschottung der eigenen Nation, beide Länder in eine Sackgasse geführt. Während Trump auf dem Bau einer Mauer beharrt und dafür Teile der US-Regierung seit Wochen lahmlegt, sind die Briten gespaltener denn je zuvor. Zwei populistische Projekte sind festgefahren, schrieb die New York Times. Die Urschreie Build That Wall und Brexit means Brexit hätten zwei ehrwürdige Demokratien in die Krise gestürzt. Dagegen freute sich die Trump-treue New York Sun in ihrem Leitartikel, dass der Deal zwischen Theresa May und der EU gescheitert ist. No deal is ideal, so die Überschrift. Kein Deal ist ideal. Besser einen harten Brexit-Crash raus aus der EU. Dies wäre auch US-Präsident Donald Trump am liebsten, vermutet Robert Kagan, der außenpolitische Experte der Denkfabrik Brookings. Trump ist für den Brexit. Er ist für Le Pen, Salvini und für Viktor Orban. Er ist für alle, die gegen ein einiges liberales Europa sind. Und das hat es bei einem US-Präsidenten noch nie gegeben. Trump werde ebenfalls nicht vor einer No-Deal-Crash-Lösung im Haushaltsstreit zurückschrecken, prophezeit sein früherer Chefstratege Steve Bannon. Trumps harter Brexit wäre die Ausrufung des nationalen Notstandes, um die Mauer ohne Zustimmung im Kongress zu bauen. All dies vertieft die gesellschaftliche Spaltung. Kaum zu glauben, beklagt der Washington-Korrespondent von CNN, Stephen Collinson, dass zwei solch robuste Demokratien, die lange Zeit überall in der Welt als Leuchttürme der Stabilität bewundert wurden, in solch bitteren Zwist verfallen sind. Als Gewinner dieser Entwicklung sieht der CNN-Korrespondent Russlands Präsident Putin. Die zwei wichtigsten Gegenspieler Russlands, die USA und Großbritannien, sind polarisiert wie nie zuvor und praktisch nicht mehr regierungsfähig. Davon profitiert Russland.